Nach einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam-News lehnten die Bildungsämter der Städte und Bezirke in ganz Südkorea die Ausführung der neulichen offiziellen Anweisung vom Bildungsministerium ab, für das amerikanische Raketenabwehrsystem THAAD Propaganda und Aufklärung zu machen.